Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Hörspiel Liebe Hörer. Verantwortlich für diese Produktion sind Lea Krebs, Miriam Schmidt, Pascal Natter, Simon Fröhling und Daniel Metzger. Das Hörspiel, das Sie gleich hören werden, ist Teil der Hörspielproduktion der Hochschule der Künste Bern, also Y Bern, also eine Hörspielproduktion, die dann kann ich mich einfach nicht, wenn ich so höre, wie du dastehst, da sitzt, wenn ich dich so liegen höre, dann muss es dir sagen, du hörst mich, hör ich, es ist schön, in dir zu sein. Hämmerchen, Amboss, Steigbügel, Knöchelchen, Knöchelchen, überall Knöchelchen, Hämmern, Hämmern, Hämmern, Hämmern, Hämmern, Hämmern. Schön, dass ich da sein darf. In deinem Hörgang. Ich in dir. Ich möchte dir. Hör mal, da will ich bleiben. Für immer und ganz. In deinem Hörgang. Will ich mich einrichten, will mich in die knorpeligen Rundungen kuscheln. In deine kuschelige Paukenhöhle. Und Platz machen für alles, was sonst noch so reinkommt. Sporadisch. Ich wäre da in deinem Ohr, in dir, bei dir, nie mehr ohne dich. Und ich wäre auch ganz leise, ganz leise, ganz, ganz leise, nur ganz leise würde ich es ab und an sagen, flüstern. Gegen deine Hämmerchen hauchen. Dieses Ich liebe dich. Du, hör mal. Du, ich liebe dich. Und dann würde ich wieder schweigen. Da in deinem Ohr. Hey du? Du da? Du, ja du. Sag was. Du darfst ruhig was sagen. Du musst aber nichts sagen. Ich wollte dir nur sagen. Hey du? Du da? Ja du, Entschuldigung, warst du das? Hast du das? Du brauchst nicht, ich wollte nicht mich aufdrängen. Nein, es ist nur... Ja, aber das habe ich schon gesagt. Sag was. Nur etwas Kleines, dass du da bist. Bist du da? Hörst du mich? Verstehst du mich? Verstehst du überhaupt, was ich sage? Verstehst du überhaupt Deutsch? Do you understand what I'm saying? What I just said. Hallo? Hallo? Hallo, je disais que je t'aime. Diamo, tu sai. Говорит по-русски? Oder bin ich dir einfach nicht cool genug? Ich kann auch anders. Du weißt, wir könnten jetzt doch so schön hart zusammen. Du bist so schön, du lossisch so schön. Lass mal, ich wäre so gern ein Teil von dir. Da ist dein Leben mit mir. Langweilst du dich? Du musst sagen, wenn du dich langweilst. Ich kann auch anders. Ich könnte auch... ist das nicht so dein? Ist ja auch nicht so mein. Hast du einen anderen? Ich kann auch was anderes. Can you hear me when I speak to you? I can feel you while listening to what I say. It's so simple and so true. Oder warte mal, Why don't you fucking listen to me? I just can't say you're better than me. I wanna spend my time with you. I wanna stay inside of you. Jetzt sag doch was. Bitte sag was, ich... Oder stehst du nicht auf Musik? Stehst du nicht auf... Ach so, du stehst nicht auf... Ich verstehe schon, du stehst eher auf... Aber das macht doch nichts. Du magst halt lieber, wenn ich... Ist das jetzt besser so? Jetzt antworte mal. Du kannst hier nicht einfach... Ich mache dir hier eine Liebeserklärung. Ich halte es nicht mehr aus. Das tut gut. Tut das gut? Tut das gut. Schön, was? So in der frischen Luft. So zu zweit. So. So. Wow. Das ist ja... Ja, aber eine Postkarte ist das, nicht wahr? Nicht wahr? Ach so, verstehe, du bist nicht so der Naturmensch. Also mehr Stadt und urban und all das. Was darf es denn sein? Paris, London, Venedig? Boston, Berlin, Timbuktu? Das wäre mal was. Du und ich in den Anden. Stadt in den Anden. Zwei Wörter, fünf Buchstaben. In La Paz. Du und ich in La Paz. Streunen durch die Straßen. Eine Traube Straßenkinder verfolgt uns. Sie strecken ihre Hände aus, aber sie lachen. Lachen. Ihre weißen Zähne. Sie wollen fotografiert werden. Please, Mister. Please, Madam. Madam. Mister. Mister, rufen sie. Wir finden ein Café am Markt. Oder nicht am Markt. Im Hotel. Mein Gott, dann bleiben wir eben im Hotel. Schon klar, ich sag ja nichts. Ich muss nicht raus. Du wolltest doch immer nach La Paz. Hab ich gesagt, ich wollte nach La Paz? Nein, ich schreie dich nicht an. Ich spreche nur laut. Ich will nur sagen, dass du machen kannst, was du magst. Aber jetzt sag was. Wir können auch zu dir. Wir können, wie du magst. Warum magst du mich nicht? Ich liebe dich. Ich liebe dich doch nur. Ich sage doch nur, dass ich dich liebe. Sag doch was. Mach doch was. Dann mach doch aus. Mach es aus. Du. Du, wenn du schon nicht, dann lass mich in Ruhe. Mach aus. Mach aus. Na gut, dann hör doch weg. Dann hör doch wem anders zu. Hör doch woanders hin. Hör doch irgendein anderes Hörspiel.